Die Freitagsaktion gegen die japanischen Behörden, die die Anwendung des Bildungsunterstützungssystems für die koreanischen Schulen in Japan verboten, fand am 14. Juli vor dem Gebäude des japanischen Ministeriums für Kultur, Bildung und Wissenschaft statt. Die Studenten der Koreanischen Hochschule des Generalverbandes der Japan-Koreaner, die Eltern, Landsleute und die japanischen Persönlichkeiten nahmen daran teil. Die Teilnehmer hoben hervor, dass die japanische Regierung nur die koreanischen Schulen von der Liste der Empfänger der Unterstützungsgelder gestrichen habe, was eine ungerechte nationale Diskriminierung und eine unmenschliche Tat sei, die das Recht der Kinder auf Lernen verletze.